Jesus liebt dich, Halleluja. Jesus liebt dich, Halleluja. Jesus liebt dich, Halleluja. Jesus rettet dich, Halleluja. Jesus rettet dich, Halleluja. Jesus rettet dich, Halleluja. Jesus kommt bald, Halleluja.